Ja. Sie schreiben 16 Bars, ich brauch nur einen Satz. Und ich setze das System nach nur 10 Zügen matt. Eure Sieger schreiben weiter ihre Zeilen der Geschichte. Aber wir bleiben hart und machen keine Kompromisse. Sie schreiben 16 Bars, ich brauch nur einen Satz. Und ich setze das System nach nur 10 Zügen matt. Eure Sieger schreiben weiter ihre Zeilen der Geschichte. Aber wir bleiben hart und machen keine Kompromisse. Was laberst du mich voll mit dem American Dream? Ich hab noch nicht mal deiner Mutter ihre Inzucht verziehen. Mann, ich brauch kein Aspirin. Mein Kopf ist klar, nur die Größe meines Schwanzes bleibt unnormal. Denn komm ich in dein Kaff, gibt es ne Massenpanik. Und ich schwöre, deiner Mutter stehen Strapse gar nicht. Die Schlampe zeigt mich an wegen Landfriedensbruch. Und zum Dank kriegt sie erstmal meinen Schwanz in den Mund. Ich werde gejagt wie nach nem Amoklauf. Und dank den Linken gehen Autos in Flammen auf. Ihr Blut an euren Händen, ihr Warzenschweine. Denn an manchen Tagen hagelt es ihr Pflastersteine. Ich bin für das Land wie ein goldener Schuss. Denn mir helfen sogar Leute vom Verfassungsschutz. Morgen mach ich Schluss und die Nutte schreit. Denn dieser Weg führt mich direkt in die Unsterblichkeit. Sie schreiben 16 Bars, ich brauch nur einen Satz. Und ich setze das System nach nur 10 Zügen matt. Eure Sieger schreiben weiter ihre Zeilen der Geschichte. Aber wir bleiben hart und machen keine Kompromisse. Sie schreiben 16 Bars, ich brauch nur einen Satz. Und ich setze das System nach nur 10 Zügen matt. Eure Sieger schreiben weiter ihre Zeilen der Geschichte. Aber wir bleiben hart und machen keine Kompromisse. Ihr habt die Grenze erreicht. Bis hierher und nicht weiter. Euer Plan, uns zu vernichten, ist jetzt komplett gescheitert. Eure Presse, sie schreibt nur noch ihre billige Hetze. Und ich komm zu deiner Party in einer Sprengschutzweste. Dann seid ihr alle am Arsch, wie Berlin, Neukölln. Und deshalb werd ich mir jetzt erstmal schön ein Bier bestellen. Die Patrone fällt, es gibt nichts zu lachen. Denn sie nennen mich die letzte Vergeltungswaffe. In meiner Gegend ist die Stimmung so kalt wie der Winter. Hier siehst du auf dem Spielplatz keine deutschen Kinder. Hier kriegst du auf die Fresse, hast du helle Haare. Denn auf der Straße hilft dir auch kein scheiß Karate. Ich zertrete deine Träume wie nen Panzer aus Lego. Und Feldwebelsteiner bleibt mein alter Ego. Ich werde immer härter, euer Hass gibt mir Kraft. Und mir wachsen wieder Krallen in der Vollmondnacht. Sie schreiben 16 Bars, ich brauch nur einen Satz. Und ich setze das System nach nur 10 Zügen matt. Eure Sieger schreiben weiter ihre Zeilen der Geschichte. Aber wir bleiben hart und machen keine Kompromisse. Sie schreiben 16 Bars, ich brauch nur einen Satz. Und ich setze das System nach nur 10 Zügen matt. Eure Sieger schreiben weiter ihre Zeilen der Geschichte. Aber wir bleiben hart und machen keine Kompromisse. Yeah.